Ich will zu zwei Punkten Stellung nehmen. Zum einen, was wird denn in der Wahl eigentlich entschieden? Zum anderen, was tut ein Wähler für sich, wenn er sein Kreuz macht? Ich behaupte, wer am 6. März entweder den Kohl oder den Vogel an die Macht wählt, tut das und sonst nichts. Gibt sein Ja-Wort dazu, dass einer von den beiden über ihn das Sagen haben soll, die nächsten 4 Jahre. Der entscheidet nicht darüber, dass die Politik anders werden soll. Entscheidet nicht über eine Alternative im politischen Programm. Die gibt's nämlich nicht. Und der Wahlzettel, an dem er da sein Kreuz macht, sieht nicht mal vor, dass er zum Beispiel die Christliberalen jetzt einfach mal abwählt, weil er von deren Politik die Nase voll hat, weil sie ihm Schaden besorgt hat. Vorgesehen ist nur, einen anderen kann er dann halt wählen. Und die SPD vom Vogel hat deutlich gemacht, dass sie nicht mal das kleinere Übel zur CDU sein will. Warum bin ich mir da so sicher, dass es keine Alternative im politischen Programm gibt? Das brauche ich gar nicht groß zu beweisen. Die Wahlkämpfer machen mit dem Argument dauernd Wahlkampf. Die dementieren im Wahlkampf ununterbrochen, ganz entschieden, dass es Unterschiede gäbe in dem, was jetzt an Staatsprogramm ansteht, das sie besorgen wollen. Mal so ein paar Beispiele. Die CDU sagt beispielsweise in Gestalt ihres Kohls, in Gestalt ihres Wörner, wir CDU müssen jetzt Schmidts von Bundeskanzler Schmidt Nachrüstungsbeschluss durchsetzen. Warum müssen wir das machen? Die SPD hat dazu die Kraft nicht mehr gehabt. Das ist das Argument der CDU an der Stelle. Kurze Erinnerung, was ist dieser Nachrüstungsbeschluss, den ja wirklich der Schmidt erfunden hat? Damit hat er ja auch immer angegeben. Der Westen verlangt von den Russen, entweder ihr verzichtet in Verhandlungen freiwillig auf eure Waffen oder wir stellen hier Waffen hin, mit denen wir das dann besorgen. Die SPD hält dagegen. Bei der Durchführung des Doppelbeschlusses entfalte die Regierung Kohl-Genscher viel zu wenig deutschen Druck auf die beiden Supermächte in Genf. Die SPD macht Wahlkampf damit, dass sie sich öffentlich beschwert darüber, die jetzige Bundesregierung Kohl-Genscher würde zu wenig ausnutzen, dass sich der Andropow doch längst dazu hat erpressen lassen, dass er auch jetzt den westlichen Standpunkt einnimmt, er hätte zu viel an Raketen, zu viel an Kriegsgerät, zu viel an Kriegskraft, wenn man es mal nur misst an dem, was Deutschland als Kriegskraft hat, was Westeuropa an Kriegskraft hat. Da gibt es das eine Argument vom Vogel und von der SPD-Riege, dass der Andropow sich öffentlich auf diese Erpressung des Westens eingelassen hat, wird zu wenig ausgenutzt von den Deutschen. Die lassen denen zu viel durchgehen, drücken nicht genug auf den Verhandlungstisch. Anderes Beispiel. SPD macht eine Kampagne und sagt, die CDU macht gerade eine Angstpropaganda, mit der sie deutsche Unternehmer und deutsche Arbeitnehmer verunsichern bei dem, was ihre heiligste nationale Pflicht sei, nämlich deutsches Wirtschaftswachstum zu produzieren. Das ist der neueste Witz, der auch heute in den Zeitungen steht, Investitionsstreik. Die SPD sagt ganz klar, hat sie auch gestern wieder in der Fernsehsendung durch den Lahnstein gesagt, das soll keine Beschimpfung der deutschen Unternehmer sein. Für deren Geschäft ist man, fürs Profitmachen ist man. Man will der CDU vorwerfen, die täte die vor den politischen Karren spannen und dadurch von ihrer Pflicht abhalten. Die CDU hält dagegen und dementiert damit auch gleich wieder, dass es da eine Alternative gäbe. Die CDU hält dagegen, nur unter uns, nur unter dem Vertrauenskanzler Kohl, lohnt es sich für deutsche Unternehmer, Arbeitnehmer für den Profit einzuspannen. Auch hier ganz offen dementiert, dass es eine Differenz in dem Standpunkt gibt. Deutsches Wirtschaftswachstum ist heiligster nationaler Auftrag. Daran müssen Unternehmer verdienen, damit sie investieren. Und dem sollen Arbeitnehmer dienen, damit er auch zustande kommt. Noch ein Punkt, weil es auch gerade so ein Wahlkampfskandalthema ist. Die CDU behauptet, die SPD hätte eine Mietenlüge aufgesetzt. Worüber beschwert sie sich? Die CDU beschwert sich darüber, dass die SPD mit einem Thema Wahlkampf macht, das sie selber beschlossen hat. Staffelmieten. Jeden Tag kann man von CDUlern lesen, dass sie im Wahlkampf wieder mal gesagt haben, wir führen doch nur durch in Sachen mehr kassieren bei den Mietern, was wir an fertigen Gesetzesentwürfen in unseren Schubladen vorgefunden haben, seinerzeit verzapft von Lahnstein und den anderen entsprechenden Ministern, Herrn Haag oder wer das war. Wie wehrt sich denn die SPD dagegen? Die SPD hat nichts anderes in ihrem Dortmunder Parteiprogramm reingeschrieben als: Wenn wir dran kommen, machen wir unsere Staffelmieten. Schluss. Kein anderer Einwand gegen diese CDU-Politik. Ein einziger Streit um die saubere Urheberschaft dieser Politik. Ich mache mal ein Fazit zu der ersten These. Sehr entschieden wird von den Politikern dementiert, bestritten, klargestellt. Der Wähler hat am 6. März nicht zu entscheiden darüber, dass die Politik anders wird. Der Wähler hat nur darüber zu entscheiden, wem er am meisten zutraut, dass er das Programm auch ihm gegenüber durchzieht. Lohnende Alternativen, also Alternativen in der Politik, die sich für den Wähler auszahlen, von denen er was hat, sei es mehr Geld, sei es weniger Arbeit, sei es ansonsten ein angenehmeres Leben. Lohnende Alternativen will keine Partei anbieten. Dass der Wähler anschließend 4 Jahre lang für deutsche Wehrkraft, für deutsche Wirtschaftskraft und dafür, dass sich auch Eigentum an Grund und Wohnungen ordentlich lohnt, dass er dafür rangenommen wird. Dafür stehen alle Parteien ein und brüsten sich mit Führungskraft im Durchsetzen dieser politischen Beschlüsse. Und das möchten Sie gerne bestätigt haben in Neuwahlen. Alle sind für Neuwahlen. Jeder möchte vom Wähler sein Ja-Wort dafür, dass er von einem der beiden geführt werden will. Das soll bestätigt werden. Soweit zu dem Punkt, was wird denn gewählt? Zum zweiten Punkt. Tut der Wähler was Gutes für sich, wenn er wählt? Ich behaupte, jeder, der da am 6. März antanzt und sein Kreuz macht, der gehorcht einem Fehlschluss, dessen Konsequenzen ihm überhaupt nicht gut bekommen. Und das möchte ich mal an ein paar Beispielen klar machen, wie dieser Fehlschluss geht. Zum Beispiel: Ein Mensch sagt, er braucht einen Bundeskanzler. Warum? Er fühlt sich bedroht durch russische SS-20. Dafür bräuchte er Kohl oder Vogel. Denn die wären Leute, die sich da auskennen. Und die würden es schon richtig machen, weil die seien doch wohl genauso bedroht von SS-20 wie unser eins. Der Mann täuscht sich. Politiker wie der Kohl oder der Vogel, die stellen ihm jeden Tag klar, dass sie sich überhaupt nicht so bedroht fühlen wie er. Die weisen doch dauernd sowjetische Vorschläge. Jetzt verschrotten wir halt mal die Hälfte von unseren SS-20. Ungefähr so lautet der letzte. Die weisen die doch dauernd zurück, als das reicht überhaupt nicht aus. Und wenn Politiker so eine Position einnehmen, das reicht uns nicht, dass die Dinger wegkommen, dann kann es unmöglich sein, dass die sich bedroht fühlen. Die machen was ganz anderes. Mit ihrer Politik erzwingen die geradezu, dass die Sowjetunion die Bundesrepublik als eine NATO-Macht fürchten muss, die ihr erklärtermaßen das letzte Mittel staatlicher Selbstbehauptung aus der Hand nehmen will, die sich erklärtermaßen zum Ziel gesetzt hat, Entwaffnung der Sowjetunion. Bestreiten von der als ein Staat, der was hermacht. Wer die wählt, diese Politiker, der unterschreibt, er will, dass die Politiker sich bei dieser Erpressung wacker schlagen. Und damit sie sich wacker schlagen, kreuzt er im Wahlkreuz an, auf mich könnt ihr euch dabei verlassen. Ich stehe dafür gerade, die nächsten 4 Jahre. Und ich verlang nur eins für mein Geradestehen, dass ihr was draus macht gegenüber den Russen. Da muss ich dem Menschen was sagen, wenn der mal angefangen hat, er bräuchte Politik, weil er sich durch SS-20 bedroht fühlt. Ist er jetzt bei dem Punkt, wo er tatsächlich hingekriegt hat, dass er bedroht ist? Wenn er nämlich ankreuzt, er will für die Erpressung der Russen als Staatsbürger geradestehen, dann ist er ein Stück deutsche Staatsmacht, die Russen fürchten müssen und mit denen sie halt umgehen. Wie mit einer Sache, die sie befürchten. Zweites Beispiel, auch das ein Wahlkampfthema. Arbeitslosigkeit. Wenn Leute in der freien Marktwirtschaft in der Bundesrepublik arbeitslos gemacht werden, dann haben sie spätestens dann ihre eigene Krise. Da fehlt Geld. Nichts geht mehr so, wie man es geplant hat. Man hat es aber schon geplant. Das reißt einen rein. Wenn jetzt ein Mensch sich auf den Standpunkt stellt, seine Krise sei die Sache, die weg muss, kommt der, behaupte ich, nie mehr zum Wahlkreuz. Wenn der dagegen was hat, dann ist er ja glatt dagegen, dass es in diesem Land mit der freien Marktwirtschaft so bestellt ist und auch mit der staatlichen Arbeitslosenverwaltung so bestellt ist, dass die beiden, die Geschäftsleute und die Politiker, Leuten sofort das Leben schwer machen, deren Ernährung, deren Lebensnotwendigkeiten durchstreichen, wenn ihre Arbeit sich fürs Geschäft nicht mehr lohnt. Wenn es das ist, was einen stört, kommt man nie mehr im Leben dazu, denen ein Ja-Wort zu geben, die einem das verschaffen. Einer, der daraus ein Wahlkreuz macht, muss also einen Fehlschluss gezogen haben. Der muss denken, ja, wenn Staat und Unternehmer mir Schwierigkeiten machen, dann muss das daran liegen, dass die Schwierigkeiten haben. Dann muss bei denen eine irre Not vorherrschen. Sonst kann ich mir nicht erklären, dass sich meine Dienstwilligkeit für die nicht mehr lohnt. Was will der Mensch? der verlangt, dass er Dienst leisten kann. Der verlangt, dass er einen Dienst leisten kann, der sich für die Gegenseite lohnt. Ja, damit verlangt er aber gleichzeitig, dass es sich für ihn garantiert nicht mehr lohnt. Weil entweder es lohnt sich für ihn oder für die. So ist es. Lohn oder Profit. Mit der Ja-Stimme am Wahltag verspricht er, ja, er verlangt, dass die Politik mit seinem puren Dienst und mit seiner Billigkeit gefälligst ordentlich wuchern soll, was draus machen soll. Zum Beispiel als Exportnation. Das hört man ja, dass man sich darum kümmern muss am Wahltag. Die richtige Partei, die der Exportnation BRD ihr Recht verschafft auf der Welt. Komisches Anliegen von einem Menschen, der garantiert sein ganzes Leben lang nicht in die Lage kommt, in Japan mit Gewinn auch nur einen VW zu vertickern. Kann nie im Leben sein Anliegen sein, dass das gelingt. Das machen doch andere. Beteiligt ist er an Exporterfolgen ja schon. Aber wie? Auch da gibt's keinen Zweifel in dem, was Politiker einem täglich sagen. Beteiligt ist er so. Seine Arbeitsleistung muss kostengünstiger sein als die von den viel gerühmten japanischen Wundertieren. Das kann er sich versprechen, wenn er wählt. Das soll man mit ihm machen, verlangt er geradezu, wenn er sein Wahlkreuz setzt. Vielleicht denkt er aber auch so. Man soll's nicht nur mit ihm so machen. Das ist so ein typischer Hintergedanke bei der Wahl. Gerechtigkeit soll herrschen. Nicht nur er will dafür gerade stehen, dass es wieder aufwärts geht. Das ist ein sehr falscher Gedanke, Gerechtigkeit wählen wollen. Sehr falscher Gedanke, weil der über den Gedanken, alle sollen ran, glatt vergisst, dass er fordert, alle sollen ran. Und dass er, der das fordert, alle sollen ran, der Erste ist, der es haben will, dass man ihn rannimmt. Er hat es ja schon unterschrieben. So ein Wähler, der kann auch gleich für Ordnung sein. Der kann gleich sagen, gewählt werden muss, damit Ordnung herrscht. Wie kommt man auf den Gedanken? Sehr komisch. Das sind Leute, die machen immer, was sich gehört. Ordentlich und so. Und nie kommt bei ihnen zu Hause was in Ordnung dabei. Immer geht's drunter und drüber in der Haushaltskasse. Funktioniert nix. Der Mann hat ja recht, wenn er sagt, hey, ich habe immer getan, was ordentlich ist. Bloß das reißt mich rein. Das stimmt. Dann soll er halt mal den Schluss ziehen. Genau das ist ihm zum Schaden. Dass mit ihm ganz ordentlich nach Kostengesichtspunkten in der Fabrik verfahren wird. Dass mit ihm ganz ordentlich bei der Steuer verfahren wird. Dass mit ihm ganz ordentlich eine Wehrerfassung durchgeführt wird. Alles sehr ordentlich wird gemacht. Warum soll man denn mehr davon wählen? Ach so, die Leute denken, dass es bei mir, bei meinem ganzen ordentlichen Treiben zu nichts kommt, muss daran liegen, dass andere unordentlich sind. Das kann ja sogar stimmen. Es mag ja sein, dass Aussteiger, Flippies, Gammler, Playboys unordentliche Leute sind. Ja und? Eins kann man denen garantiert nie vorwerfen. Die haben einem noch nie was zu sagen gehabt. Und so tritt man denen doch auch ehrlich gesagt gegenüber. Du hast mir schon lange nichts zu sagen. Wieso sollen die denn dann jemals für was zuständig, schuld dran sein? Dass bei einem selber sich das Ordentlichsein nicht lohnt. Letzter Grund, den ich noch erwähnen will. Vielleicht ist es ja sogar nur der, dass die Leute wählen gehen. Dass sich ein Wähler denkt, hierzulande darf man das. Man darf hier wählen. Komisch seine Schlussfolgerung. Deshalb muss man's. Das ist ja eine komische Freiheit. Die schlägt sofort in Pflicht um. Was überzeugt den Menschen? Was überzeugt den davon, dass er jetzt wählen gehen muss? Den überzeugt das Argument deutscher Politiker, sie könnten sich's leisten, Wahlen zu veranstalten. Sie würden nicht nur dem Volk dauernd vorschreiben, was es zu tun und zu lassen hat, womit es zurechtzukommen hat, worein es sich zu beugen hat, sondern Demokraten, wie sie sind, erlauben sie dem Volk auch noch dazu Ja zu sagen. Die Frage ist bloß, ist denn das ein Grund zur Dankbarkeit? Und dann aus Dankbarkeit gleich auch noch die Pflicht, Ja zu sagen zu den Burschen. Sollte man da nicht wenigstens mal einen Einfall haben, den man doch sonst immer hat? Man ist doch gegen unbescheidene Leute, oder? Da treten einem Leute gegenüber, die sagen, Freund, ich erlaub dir, für mich zu sein. Also sei es gefälligst. Das ist ein Angebot. Letzter Punkt. Wählen ist verkehrt. Ein Missverständnis will ich noch thesenhaft schnell wegräumen. Wir meinen damit nicht Wahlenthaltung. Das ist nämlich längst vorgesehen. Politiker, die sich wählen lassen, sind in der Frage sehr lässige Demokraten. Aufs Kreuz kommt es dann irgendwie doch nicht an. Es kommt ja nur drauf an, dass die Leute sagen, sie bräuchten und wollten unbedingt eine Politik, die sie für Deutschland ordentlich gebraucht, die sie für ein erfolgreiches Deutschland ordentlich in die Pflicht nimmt und nicht beiseite stehen lässt. Das sind Leute, die aus jedem Schaden, den sie von Deutschland haben, die Konsequenz ziehen, Deutschland müsse wohl gerade einen schweren Schaden erlitten haben. Und dann meldet man sich dienstbereit, damit der schnell behoben wird. Das meinen wir, sei verkehrt. So, das waren erstmal meine Thesen. Ja klar. Ob wir im Osttal Ich muss noch mal eins nachfragen. Was meinst du mit Wahlverfahren? Ich möchte bloß werden, irgendwie gar kein Programm zu bieten, mit dem man diesen deutschen Staat schmeißen kann. Umschmeißen vielleicht schon, ne? Ich habe kein anderes Wahlverfahren zu bieten. Es wäre mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ob der Vogel ein Rätepräsident ist oder ein Bundeskanzler. Ich habe angegriffen, für was treten die vors Volk und sagen, wollen ihr Ja-Wort? Dagegen bin ich. Das ist nicht alternativlos. Das meine ich nämlich bitter ernst, dagegen bin ich. Ich bin schon sehr praktisch dagegen, dass es so geht, dass man erst politisch den Leuten keine Alternative lässt, wenn sie nicht gerade Kapitalisten sind, als sich mit Dienst am Privateigentum das Geld zu verdienen. Zu gucken, ob sie einer nimmt. Mit dem immer drüber befinden zu müssen, dass der einen nur dann nimmt, wenn man billig genug ist. Dann hat man wenigstens einen Arbeitsplatz. Und was ist jetzt los? Jetzt darf man sich um den sorgen. Wie geht das? Immer alles tun, was sich gehört. Fliegt man raus? Hat die Politik einem ein tolles Angebot geschaffen? Jetzt darf man sich schon wieder um was Neues kümmern. Ums soziale Netz. Das soll furchtbar dadurch belastet sein, dass man drin liegt. Deshalb soll man keine Ansprüche haben, damit es hält. So habe ich es gemeint. Dagegen bin ich. Das steht alles zur Wahl. Und der zweite Punkt war, man soll deshalb, weil die Politik einen rund um die Uhr von ihren Gesetzen abhängig macht, weil man es dauernd mit ihr zu tun kriegt, wenn man von der einen Lebenslage, die sie einem verordnet, in die nächste fällt. Deshalb soll man nicht gleich den Fehlschluss machen, dann müsste man sich drum sorgen, um die, die einem das dauernd bescheren. Die Alternative wirst du doch raushören, oder? Man soll sich um was anderes kümmern. Nicht gemerkt. Offen gestanden habe ich es mit einem anderen Problem zu tun. Erstmal jedenfalls. Ich habe es damit zu tun, dass die sich jetzt schon wieder sicher sind, die Politiker, die da antreten, und sich deshalb ja auch leisten mit ihren Wahlen. 80% mindestens treten dafür an. Sogar ziemlich anzunehmen, dass sie diesmal drüber kommen. Es ist doch schon eine praktische Angelegenheit, den Leuten erstmal zu sagen, lasst es doch mal? Gibt's denn nicht was anderes, was sich als Konsequenz aus dem aufdrängt, was ihr immer fürs Wahlkreuz hernehmt? Steht denn für Leute, denen die Politiker heutzutage Folgendes vermelden? Freund, hast du schon gehört? Du bist in einem Staat, der gehört der NATO an. Weißt du, was du davon hast? Du lebst in einer Wertegemeinschaft. Die heißt, wir sind für Frieden. Überall auf der Welt. Aber für den in Freiheit. Unter dem geht nichts. Ha! Da passen die Russen nicht in die Welt. Die müssen weg. Bist du dafür? Klar bist du dafür, lebst ja hier. Also bist du dafür auch schon vorgesehen. So sagen Politiker den Leuten in Wahlkampfprospekten übrigens, ne? Das war keine geheime Mitteilung aus dem Verteidigungsministerium, sondern das war aus dem CDU-Wahlkampfprospekt. So sagen die denen heute, wofür sie sie haben wollen. Und sind sich ziemlich sicher offenbar. Dazu sagt die Menschheit ja. Man wird, bevor man einberufen wird ins Feld, um den Frieden in Freiheit gegen die Russen voranzubringen, ne? Da darf man heute ein Kreuz dafür machen. Das wäre sein persönlichstes Anliegen. Noch was. Was hat man damit angekreuzt? Bis dahin. Tut mal alles dafür, dass das dann auch geht. Bis dahin geht man brav zur Schule und lernt es auswendig. Dass Freiheit überhaupt unser größtes Gut wäre und verteidigenswert. Übrigens ist es mittlerweile dasselbe. Es gibt überhaupt keinen Satz mehr in solchen Wahlkampfprospekten, wo hinter Freiheit nicht gleich verteidigenswert stände. Da steht nicht, da könnte man was anstellen mit. Verteidigen kann man die immer. Da steht nicht irgendwie Freiheit wäre, dass man irgendwie auf den Marktplatz geht und mal richtig schimpft. Und überhaupt, man nimmt sich, was man so zum Leben braucht. Glaubt doch sowieso keiner, oder? Da steht immer gleich verteidigenswert, damit man es auch weiß. So ist es auch. Soll man denen ruhig glauben? Dafür ist sie da. Was für Leute in der Schule gilt? Bis dahin lernt man das, stellt sich drauf, findet, das sei seine eigene Lebensperspektive, gilt für die anderen auch sehr praktisch. Bis dahin tut man seine Pflicht, wie es sich in der Freiheit gehört. Und verschafft der Politik sich selber und alles, was man so auf die Beine stellt in der Fabrik. Als die Grundlage davon, dass die einem wieder sagen können, Mensch, jetzt haben wir genügend Mittel, um die Freiheit mal anständig verteidigen zu können. Erstens einmal zum Aussetzen hat und zweitens musst du ja irgendwie dir einen Weg überlegt haben, so über irgendeine Regierungsform oder sonst was, wie du dann dazu kommst und das erreichen willst, dass du mal da kurz. Eintritt. Ich kriege da immer noch ein Problem bei dir. Also suchen, suchen allein, das kann es ja wirklich nicht sein. Also die Frage ist jetzt, also, ob das, was wir bis jetzt so gesagt haben, dass wenn du also so wie die Bundesrepublik ausschaut, wenn du dir das betrachtest und da mal das Grundgesetz anschaust, dass halt da Wirtschaft gefördert werden muss und du also hinter anstehst, ob du die Kritik da also tatsächlich jetzt trägst und sagst jetzt also, die Kritik ist gegessen, dass man sagt, okay, also das, was hier besteht, das ist nicht. Dann kann man sich's überlegen, aber so wie du das jetzt im Augenblick ausdrückst, also kommt mir das immer so vor, dass du halt glaubst, wenn man jetzt also anstatt 3 Parteien 4 Parteien hat, vielleicht kriegen es dann. Und was stellst du da unter der Partei dann vor? Da mal einen kurzen Gedanken dagegen halten. Wenn du anschaust, was jetzt noch die ganze Zeit heißt, also es ist Krise hier und deswegen also heißt es immer, dass man nichts machen kann, beziehungsweise dass du halt immer mehr zahlen musst, beziehungsweise mehr leisten musst und weniger kriegst. Wenn du das jetzt einmal anschaust mit der Krise, Also einerseits sind also genügend Arbeiter da, 2,5 Millionen Arbeitslose sind da. Andererseits sind genügend Fabriken da, die werden sogar zugemacht, weil sie zu viel sind. Also es sind auch genügend Arbeitsplätze und Arbeitsmittel da, wenn wir es mal so sehen. Der nächste Punkt ist doch, es ist genügend Geld da. Der Staat tut sich mit 50 Milliarden verschulden, das Geld kriegt er locker von den Banken. Wenn du heute irgendwo ein Geschäft nachweisen kannst, kriegst du sofort einen Kredit, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt ist doch, und dann gibt es meines Erachtens auch genügend Leute, die also noch wirklich was brauchen würden. Also da brauche ich mich bloß selber anschauen. Ja. Jetzt muss ich doch einmal fragen, wieso kommt denn eigentlich das nicht zusammen? Wer steht denn eigentlich dazwischen noch, dass ich das Zeug kriege, was ich eigentlich gern haben möchte, oder die anderen? Wer steht denn da überhaupt noch dazwischen? Dein Zeug du nicht kriegst, weil das halt kein Geschäft ist. Und andererseits halt noch die Gewalt, die das garantiert, dass du das mir nicht einfach holen kannst. Und jetzt sagst du also, irgendwo, wenn das Öl rausgepumpt wird, ja, dann muss ja irgendwie, möchtest gern haben, aber verteidigst das, was also hier abläuft, verteidigst im Augenblick noch. Da muss ich dir jetzt aber schon widersprechen. Also dein Einfluss, der besteht doch wirklich darin, dass du jetzt hingehst am 6. März und dir aus irgendwelchen Gründen denen halt zustimmst. Ein bisschen lauter. Er hat kein Wahlrecht. Von den Freunden muss man auch sehen. Gut, machen wir es auch wieder nicht. Warum meinst du das? Ich will nochmal zu deinem Ausgangspunkt zurück. Du hast gesagt, man müsste eben immer weiter suchen. Ich würde im Moment mal dafür plädieren, dass wir nicht weiter suchen, weil wir schon etwas gefunden haben. Wir haben nämlich gefunden, vielleicht unterhalten wir uns darüber, dass deine Auffassung, die Politik von Kohl oder Vogel, hätte es ja auch irgendwie mit einer Sorte Wirtschaft zu tun, auf die sie weiter keinen Einfluss nehmen können. Die hätten es auch mit einer Sorte Wirtschaft zu tun, gegen die man als einfacher Mensch so ohne weiteres auch gar nicht hetzen darf, weil man ja Benzin für sein Auto braucht. Das war dein Argument von der komplexen Industriegesellschaft, so habe ich dich verstanden, die ja irgendwie dafür mitverantwortlich ist, dass der Mensch so die paar Lebensnotwendigkeiten mit auf den Weg bekommt, die er so braucht. Habe ich dich da falsch verstanden? Er fände das sehr praktisch, wenn er auch weiter Auto fahren könnte, wenn die MG an die... Das scheint mir irgendwie eines der geringsten Probleme zu sein. Das Problem scheint irgendwie andersrum zu stehen, dass selbst solche Nebensächlichkeiten wie das Autofahren 1983 überhaupt nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehören. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute sich aufgrund des gestiegenen Benzinpreises und aufgrund der gesunkenen Löhne überlegen müssen, ob sie sich selbst das noch leisten können, möchte ich mal als Gegenthese dir gegenüber sagen, nicht einmal das ist eine Selbstverständlichkeit heutzutage, obwohl jedermann mir wahrscheinlich sofort recht geben wird, dass mittlerweile das Autofahren zu einer Notwendigkeit geworden ist. Wie kommt denn sonst der Mensch aus Osterholz zum Vulkan raus, wenn er dort arbeitet, wenn er nicht über deine Benzinkutsche verfügt? Dass er darauf angewiesen ist, heißt umgekehrt aber offenbar überhaupt nicht, dass ihm diese Mittel auch garantiert sind. Nochmal zurück zu deiner Frage, ob vielleicht das Wahlverfahren oder die Auswahl nicht stimmt. Nein, das ist nicht unsere Kritik an der Wahl. Ich habe schon Kritik an den Alternativen, die sich da präsentieren. Aber nicht die, die ich jetzt bei dir vermute. Es würde eine Sorte Alternative fehlen, die es doch für die Interessen des Menschen vielleicht besser richten würde als Kohl oder Vogel. Bitte? Ja, uns zum Beispiel. Ich hätte Schwierigkeiten, wenn ich mir vorstelle, wie ich ein Verteidigungsministerium, wie ich ein Arbeitsministerium gekommen. Da müssen Leute antreten, um eine Feindschaft ihres Staates gegen die Sowjetunion und den Ostblock auszutragen, die mit ihren ureigensten privaten Interessen nie und nimmer etwas zu tun haben kann. Überleg dir mal, wie dein Arbeitstag oder wie der Arbeitstag irgendeines Menschen in einem Bremer Betrieb abläuft. Ich wette, du wirst keinen einzigen Punkt finden, an dem du zeigen könntest, naja, das liegt eben an der Drehbank dieses Otto, dass der mit dem Andropow nicht gut Kirschen essen kann. Das gibt's nicht. Trotzdem muss er sich sagen lassen, er sei bedroht. Woher kommt die Bedrohung? Die Bedrohung kommt offenbar daher, dass dieser Mensch sein Ja-Wort Politikern gegenüber gibt, die seine Arbeit, die er so täglich in der Fabrik leistet, zwar nicht übermäßig honorieren wollen, die aber mit den Erfolgen, die die deutsche Wirtschaft daraus macht, in der Welt ziemlich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Interessen geltend machen, die sie immerzu gegen fremde Leute verteidigen müssen. Da merkt man, was da als Feindschaft angesagt ist. Das hat offenbar zu tun mit der Art und Weise, wie dieser Staat sich über seine Grenzen hinaus aufführt. Und der normale Mensch, der jetzt angesprochen wird als jemand, der zum Gewehr greifen muss und seinen Staat und seine Freiheit verteidigen soll, der kommt ja nicht mal im Urlaub in den Genuss, dem Andropow die Feindschaft anzusagen. Wer fährt denn schon auf den Roten Platz in den Urlaub? Die fahren doch in den Schwarzwald, die Leute. Vielleicht an die Côte d'Azur oder wie das Ding heißt. Nochmal zur Wahl zurück. Ich meine, da liegt ein Fehler vor. Wenn man sich die Sache folgendermaßen denkt. Ein Mensch, der 1982 über die Runden gebracht hat und der sich mal ehrlich Rechenschaft gibt, der also nicht gerade am Stammtisch angibt, sondern mal offen spricht, der wird doch sicher zugeben, dass seine Haushaltsführung nicht zum Besten bestellt ist. Dass er da auf gewisse Probleme gestoßen ist, was seinen Geldbeutel anlangt und was die Preise anlangt für Sachen, die er sich leisten muss, aber immer weniger kann. Ein ganz wichtiger Posten sind dabei zum Beispiel die Mieten. Und wir haben beide Kandidaten, die da antreten, durch ihre Staffelmieten jetzt so weit freigegeben, dass ein Mensch, der 2000 netto im Monat verdient, so er noch in dem Besitz eines Arbeitsplatzes ist, zu 30% für Miete drauf geht. Da legt schon mal eine echte Sorge vor. Überleg mal, wie von der Sorge, wie komme ich an die Mittel, mit denen ich die Notwendigkeiten meines Lebens bestreiten muss? Wie von der Überlegung aus jemals ein Übergang stattfinden soll zu, mache ich ein Kreuz hinter SPD oder CDU? Wie soll das gehen? Ein Mensch, der mit der Sorge befasst ist, der müsste sich schon aus seiner bloßen Erfahrung mit einer Wahlkabine über sich selbst wundern. Der wird feststellen, auch wenn er die Programme der Parteien nie gelesen hat, spätestens beim Wahlzettel, den sieht er ja vor sich. Da gibt es eine Rubrik Lohn mit Gehaltswünschen zum Beispiel nicht. Man kann in keiner Kabine ankreuzen, 4.000 netto würden mir manches leichter machen. Das geht nicht, ist nicht vorgesehen. Übrigens, wer das tut, macht seinen Wahlzettel ungültig. Zusatzbemerkungen sind da nicht erlaubt. Was ist denn erlaubt? Ja, ich will noch mal was zu dem sagen. Das Argument war noch nicht fertig. Bist du, sonst wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Du hast vorhin mal so gesagt, du bist irgendwie der Meinung, sowohl der Kohl als auch der Vogel, ne? Irgendwie im Letzten sind sie ziemlich ohnmächtig gegenüber der Wirtschaft. Das Ding kenne ich, das Argument, das sagen die auch immer. Das Komische ist, dass die gleich anschließend sagen, wieso sie ohnmächtig seien. Die sagen nämlich immer, sie hätten sich entschieden. Sie seien halt nun mal als Staatsmänner für die freie Marktwirtschaft. Und die könnte man auf Teufel komm raus nicht dazu zwingen, das zu machen, was sie sowieso machen will, nämlich Profit. Das ist die ganze Ohnmacht, die da vorgetragen wird, die Entscheidung, dass man unbedingt für das Geschäftskriterium Profit muss her einstehen will als Politiker, das Kapitalisten halt haben und von dem sie alles abhängig machen. Sowohl abhängig machen, ob sie überhaupt was produzieren, auch abhängig machen, was sie produzieren, auch abhängig machen, wie teuer sie es produzieren, auch abhängig machen, wer überhaupt mitmachen darf bei der Produktion, auch abhängig machen, was der dafür kriegt, dass er mitzumachen hat bei der Produktion, und auch erst recht davon abhängig machen, was er sich mit dem, was er von seiner Maloche verdient, leisten kann. Das ist also eine ulkige Form von Ohnmacht. Die besteht nämlich in einem sehr machtvollen Entschluss. Man will als Politik, sei man nun Kohl oder sei man Vogel, mit aller Macht dafür einstehen, dass dieses Kriterium vom Reichtum, Profit, an jedem gilt. Und deshalb kommt diesen Ohnmachtsbeteuerung von der Politik immer gleich auf dem Fuße nach. Lauter machtvolle Entscheidungen. Wenn die Geschäftsleute sagen, Profit machen heute, das ist eine schwere Angelegenheit. Wir hätten zwar viele Mittel, wir haben viel Geld, wir haben viele Fabriken, die Leute rennen sich die Hacken ab, um bei uns zu arbeiten. Mittel zum Profit machen haben wir schon, bloß das lohnt sich nicht. Also schmeißen wir es weg. Dann kommt die Politik sofort daher und trifft sehr harte Entschlüsse. Die sagt, woran mag das liegen? Die Leute sind zu teuer beim Arbeiten. Zack, ein sehr machtvoller Entschluss, machen wir sie billiger. Wie geht das? Na, wir gewöhnen die Leute mal dran, dass 800 Mark Rente von der Oma doch ein Vorbild für alle sein könnten, oder? Wie haben wir die 800 Mark Rente hingekriegt? Wieder furchtbar ohnmächtig, indem wir beschlossen haben, mehr kriegt die Oma nicht. Das machen wir jetzt zum Vorbild fürs Arbeitslosengeld. Bloß natürlich nicht zum Vorbild, wo die Leute sich... Die kriegen einfach bloß 800 Mark. Wie geht das? 900 kriegen sie im Durchschnitt, habe ich neulich in der Statistik gelesen. Wie geht das? Ja, man guckt sich halt mal die Durchführungsbestimmungen von einem Gesetz an. Auch das wieder furchtbar ohnmächtig. Das hat man ganz ohnmächtig beschlossen. Das Ding heißt Arbeitsförderungsgesetz. Da schlägt man in den Durchführungsrichtlinien nach und sieht, da kann man einiges dran drehen. Machen wir die Zumutbarkeitsklauseln ein bisschen härter. Machen wir doch mal die Bedingungen, überhaupt an Geld ranzukommen, etwas härter. Sagen wir, wer nicht 12 Monate in der Fabrik gedient hat, kriegt gleich gar kein Arbeitslosengeld. Und so weiter. Was ich dir damit rein demonstrieren will, das kann nicht sein, dass die Ohnmacht, die Politiker da immer demonstrieren, mit der sie sich immer brüsten vorm Volk, um sie aufzufordern, man soll ihnen schleunigst ein bisschen mehr Macht verleihen in der Wahl. Das kann nicht sein, dass das stimmt. Die treffen den lieben langen Tag lang ganz machtvolle Beschlüsse. Die sind komischerweise so machtvoll, dass kaum, dass sie getroffen sind, heller und billig bei den Leuten auch schon gelten. Kann ich nicht. Wenn ich einen Beschluss treffe, bewirkt er erstmal überhaupt nichts. Wenn die aber sagen, sie müssten beschließen, im sozialen Netz was zu streichen, dann ist es auch gleich so bei diesen ohnmächtigen Herrschaften. Dann ist das sofort eine in Zahlen ausgerechnete Verarmung der Leute. Arbeitslosengeld runter. Schon ist es ein Beispiel und auch das wieder praktisch für was man als Lohn kriegt. Da stellt sich ein Blüm hin und sagt, Leute, es gibt Arbeitslose, wäre nicht mal eine Lohnpause fällig? Die Gewerkschaft sagt, das lassen wir von dir uns nicht sagen, das machen wir selber. Wo ist denn da Ohnmacht? Jetzt nimm's mal andersrum. Kann nicht stimmen, dass das Ohnmacht ist. Lauter machtvolle Beschlüsse. Die treffen die Leute. Die sorgen dafür, dass die nützlich sind für die Politik und fürs Geschäft. Darauf kommt es der Politik offenbar doch sehr an. Dass sich die Leute für sie, koste es sie, was es wolle, immer nützlich machen fürs Geschäft und für die Politik. Warum ich das jetzt gesagt habe, ist denn da nicht eine Alternative? Wenn es so drauf ankommt, wenn sich ganze Minister und Staatssekretärscharen um den Lohn der Leute kümmern, dann muss der doch wohl irgendwas sein, oder? Das Komische ist, die, die den kriegen, finden den immer unwichtig. Das sollen sie bleiben lassen, will ich damit sagen. Gilt übrigens für andere Bereiche auch. Was ich vorhin gesagt habe, in den Schulen, die Verhetzung, die da jetzt stattfindet. Es kommt ja irgendwie wohl drauf an. Mussten das durchgehen, dass da jetzt alle naselang Bundeswehroffiziere antanzen und den Leuten erklären, es sei eine Wichtigkeit, dass man sowohl mit und ohne Waffe einen Dienst für die Gemeinschaft bringt. Fragt man die, welchen Dienst, was haben wir von euch? Sagen die, ihr dürft alle gleich dienen. Stimmt, ich möchte hier erst sterben, damit was rauskommt. Dann habe ich ja überhaupt nichts davon. Das kommst du zurück. Das kriegst du wieder. Daddel. Rente und am Ende möglicherweise sogar noch ein. Ich würde sagen, nicht alle Leute dafür zu rechnen. Sondern dann sagen erstmal 85% der Leute, ja, aber ich möchte von wem verwaltet haben. Oder von wem. Ich will damit sagen, es wäre allerdings für mich schon mal mindestens 50 Euro, wenn ich von den Leuten teilt wird. Dann kann ich mir auch viel überlegen, wie ich vielleicht besser mache. Nur im Augenblick bin ich mal noch für das Ich glaube aber, die Debatte ging genau andersrum. Ob es nicht irre wichtig wäre, sich jenseits dessen mal was anderes auszudenken. Vielleicht ist das überhaupt nicht das Problem. Vielleicht sollte man sich durchaus hier mal ausdenken, erstens, was man alles lassen sollte. Überhaupt immer das Ja-Wort dazu zu geben. Wenn die einem das garantieren, dann muss man noch hinhorchen, was wollen sie von einem? Muss man das machen? Für was die einen alles vorgesehen haben, und dafür spielen sie sich dann als Anwalt auf. Dafür sorgen sie, dafür soll man sie wählen. Da sind sie sehr beflissen um einen. Aber für was haben sie einen vorgesehen? Na, zum Beispiel anständiger Arbeitsloser soll man sein. Dafür sind Sie dann diejenigen, die sagen, du bist ein Problem, Nummer eins. Muss man sich das bieten lassen? Man könnte sich ja auch mal auf den Standpunkt stellen, wenn man arbeitslos ist. Ja, wieso denn das? Wieso sollten das, dass die meinen, nach ihren Geschäftskriterien tät ich mich nicht lohnen? Wieso sollten das automatisch heißen, deshalb kriege ich nichts? Wenn Sie meinen, Sie brauchen die Arbeit nicht, gut, sollen Sie drauf verzichten. Ich danke für die Bescheidenheit, so bin ich nicht. Das Ohnmachtsargument von vorhin, warum ich da drauf rumgehackt habe, das ist so, da sagt man sich, wenn die schon nichts schieben, ja dann muss es wohl so sein. Und da muss man vergessen, was die schieben. Wenn man sich nämlich das anguckt, was die schieben, dann müsste man fast wollen, dass das stimmt, dass die ohnmächtig dabei sind. Stimmt bloß nicht, ne? Wenn du sagst, dass die ohnmächtig werden, hast du ja auch ganz kräftig dabei gemogelt. Ne? Wenn du dir am Monatsende deinen Lohnzettel anguckst, oder wenn du jeden Tag da irgendwo deine Autos zusammenklopfst oder Schweißnähte auf den Vulkan ziehst oder so, sagst du nie irgendwie, die Wirtschaft hat dich getroffen. Oder die Wirtschaft tut dir was Schlechtes an. Du weißt ganz genau, wer das macht. Bloß warum verfabelst du das jetzt in die Wirtschaft, die dich da dauernd irgendwie trifft? Irgendwie scheinst du dafür ja Verständnis zu haben, dass es so läuft, wie es laufen muss. Weil so geht nun mal Wirtschaft, wie du meinst. Ja. Ja, warum sagst du denn nicht, wer dir da dauernd welche reinreißt? Der lässt sich aber ganz gern ziehen auf den Weg gehen, sonst wäre das nicht geworden. Kann nicht stimmen. Das kann unmöglich stimmen. Das kann schon wegen der Summen nicht stimmen, die die einen und die anderen kriegen. Kann schlechterdings nicht sein, dass die Leute, die da arbeiten, mit Geld bestochen werden. Das geht nicht. Übrigens, ne? Man kann nichts machen. Kann nicht stimmen. Du, wenn dein Auto kaputt ist, fällt dir sofort ein, was du machen kannst, ne? Im Einrichten, wenn man kein Geld hat. Mensch, da ist man doch klasse, oder? Fällt einem sofort ein, dreh ich's halt selber zusammen. Gehen wir jetzt zum Ersatzteilelager oder gleich zum Schrottplatz. Schrottplatz ist besser. Gehen wir halt dahin. Da gibt's ja Erfindungsreichtum. Dem scheinen überhaupt keine Grenzen gesetzt zu sein. Aber wenn er im Betrieb sagt, er tät schon einen noch weiter beschäftigen wollen. Das tät sich lohnen, aber nur wenn man billiger ist. Da kommt nie einer auf die sehr billige Erfindung. Ach so, der braucht mich. Na bitte, dann soll er dafür zahlen. Irgendwie muss der Erfindungsreichtum der Leute auf die falsche Richtung gepolt sein, will ich damit sagen. Ja, ja. Leute nicht, ne? Ja, du bist komisch. Du hast gerade die richtige Wahrheit übers Kalkulieren ausgesprochen. Wenn ein Kapitalist was von seinen Kollegen Kapitalisten kauft, ja, das muss man immer bezahlen. Kapitalisten scheinen solche Typen zu sein, die sagen, das ist der Preis, darunter geht nichts. Wenn es da drunter geht, mache ich es erst gar nicht. Auf sowas scheinen Leute, die auch gekauft werden und die arbeiten, nie zu kommen. Also lässt man sich lieber selber quetschen oder wie? So aus Solidarität. Da stimmt was nicht an deiner Konstruktion. Das stimmt ja. Ja eben, deshalb stimmt sie ja auch nicht. Ja, richtig. Aber nicht für dich, oder? Da muss ich sogar sagen, da täuschst du dich. Du täuschst dich, wenn du sagst, du arrangierst dich damit. Weil das, womit du dich morgen schon wieder zu arrangieren hast, das weißt du heute noch gar nicht und da bist du auch überhaupt nicht drauf gekommen. Du hast aber heute schon, wenn du sagst, ich arrangiere mich damit. Der Gegenseite gesagt, wenn der sich damit arrangiert, dann arrangiert er sich auch mit was anderem. Ja. Ja. Wenn ihr sagt, dass wenn man in diesem parlamentarischen System Politiker ist, wenn die parlamentarische Mehrheit stürzt in der Folie oder der Folie, dann kann man nicht mehr auf die Blick ohnmächtig ist, sondern sehr wohl die Macht ohnmächtig ist. Dann wäre es doch aber nur logisch, wenn zum Beispiel eine politische Regierung in die marxistische Gruppe, statt zu sagen, ja, wie man über nicht Leute, und angenommen, ich bin mal ganz optimistisch, 30% der Leute richtig sind danach, fehlen nicht. Und dann ist der Kanzler nur noch auf 60% der Leute gestützt und regiert weiter. Das ist doch keine Lösung. Mir wäre es doch viel besser, diese 30%, die wären eben in dem Parlament drin und würden so auf dem parlamentarischen Wege den Leuten klar machen, dass es geht. Also, das ein toller Parlamentarismus beruft sich aber leider auf ein Grundgesetz, was von diesen Leuten, die da regieren, auch installiert worden ist. Und da ist nun mal alles drin, was täglich zum Schaden der Leute sich in der Politik entblößt. Und da kommt man da nicht drauf. Ich meine, da muss man mal sagen, was du jetzt speziell an diesem Parlamentarismus hochzuhalten hast. Was du davon hast, erstmal so. Statt einfach, dich für dein Interesse einzusetzen. Ja, wie du meinst, was du mal zu meckern, wenn du dich für dein Interesse einsetzt. Also, um das so wegzuschicken. Parlamentarismus ist das Grundgesetz. Also, halt nicht die Lösung. Davon kann es abgesehen. Nur, erstens ist es ja so, dass ich in dieser Gesellschaft immer lebe. Und also ist mich tatsächlich damit arrangiert, was ja schon gesagt wurde. Und zum anderen ist das zum Beispiel das Grundgesetz sich ja auch ganz anders auslegen lässt. Also beispielsweise dieses Artikel 15 oder der Sozialisierung oder so diese. Also ich meine, ist das schon, also ich finde zum Beispiel Bewegungszeiten, da meinst du, ist das schon ein Unterschied, ob ich nun 20 Monate oder 6 Monate Bewegungszeiten bin. Da sage ich doch, kann nur weniger ist besser. Also da kann natürlich noch am besten werden. Und da habe ich doch nichts davon, wenn ich jetzt sage, ja, das ist natürlich Käse, wie das jetzt läuft, dann halt mich einfach. Das ist eine komische Art für dein Interesse, was ja irgendwie zu sein hat, dass sich da was stört an so einem, also wenn dich da wirklich was an diesem Zivildienst stört, zu sagen, so wie die jetzt zum Beispiel bei dem Streik das war, ja, 16 Monate, 20 ist ungerecht oder ungerechter als 16. Weil 16 wäre gerechter oder so. Wäre ist irgendwie ein komischer Umgang mit wenn man wirklich eine Kritik daran hätte, dass man da zu dienen hat. Da gibt es sowohl ein Militär und dann gibt es noch einen Ersatzdienst. Und, die Politiker machen im Moment sehr deutlich und so ist es auch in dem lieben Grundgesetz, was ich meine, man so einfach nicht anders auslegen kann. Klargestellt, dass erstmal das um das Militär geht, weil dieses Militär auch einen bestimmten Zweck hat. Ich meine, es ist schon aufgeführt worden, gegen wen sich das richtet. Und das ist auch. Und das ist deswegen so ein Zivildienst erstmal eine Sache ist, worauf du dir was einbilden kannst oder ein Zivildienstleister vielleicht einen Stolz drauf entwickeln kann, aber sonst nichts davon hat, außer dass du dazu dienen hast. Also, dass ich stolz auf den Zivildienst wäre, das muss man weit von sein. Das ist ein starker Zwang. Entweder du hast was gegen den Zivildienst oder nicht. Die Frage, die klärt sich aber im Moment sehr einfach. Es gibt überhaupt keine einzige Partei, die den Leuten eine Verkürzung des Zivildienstes verspricht. Das wäre erstmal das Erste, so ganz realistisch betrachtet, könnte man nicht da eine parlamentarische Chance nutzen. Ich suche sie, die gibt's nicht. In der Sache gibt es die überhaupt nicht. Es gibt nur einen Unterschied. Die SPD hat ja nun gerade einen riesen Zauber angestellt. Der Koschnik hat eine Verfassungsklage angekündigt in Sachen Zivildienst. Das Argument von denen ist sehr lustig. Die sagen, wenn denn schon der Streitkräftebedarf zu Änderungen im Zivildienst führt, dann sind wir doch der Auffassung, dass man den Streitkräftebedarf am besten dadurch deckt, dass man die Wehrdienstzeit für Leute, die so richtig überzeugt die Knarre tragen, verlängert. Das ist ohnehin besser für Soldaten sein. Und wegen der Gerechtigkeit verlängern wir den Zivildienst gleich mit. Was anderes habe ich als Alternative der SPD derzeit nicht entnommen. So gesehen blamiert sich das, man könnte auch mal das Parlament ein bisschen benutzen, schlicht und ergreifend erstmal an dem, was da antritt zu den Wahlen. Ja, dazu muss ich... Mal praktisch machen wollen. Was ist denn entgegengehalten worden? Die werden weil die gerade am Anfang mal darauf verharrt haben, eine schwierige Presse durchzusetzen. Von den Politikern ist aber gerade das Gegenteil beschieden worden. Die Demokratie soll nicht dafür tauglich sein, ein Interesse, ein materiell gefährliches Interesse der Leute durchzusetzen. Jetzt muss ich auch wirklich einfach auf Folgendes nur aufmerksam machen. Das geht mir wirklich sehr komisch vor und irgendwie sehr, sehr absonderlich. Ich stelle mir das jetzt mal vor, deinen Vorschlag. Ich mache meinen Zivildienst. Da wird mir jeden Tag Menschenmaterial angeliefert, die haben Verwundungen oder sind ansonsten im Eimer, weil sie aus der Fabrik kommen. Oder vielleicht sogar heutzutage, weil sie gerade vom Manöverplatz kommen. Und lauter so ein Zeugs kriege ich dahin. So. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht von dem her, was ich da zu tun habe, eine Scheißarbeit. Gefällt mir aber erst recht nicht, warum gibt es diese Scheißarbeit. Offenbar gibt es da Großverbraucher in Sachen Gesundheit und Leben von Leuten, die immer wieder Schrott ausspucken, mit dem ich dann zu tun kriege. Dagegen bin ich. Jetzt schlägst du mir folgenden Weg vor. Du willst ja einen, der sagt im Parlament, da sei man dagegen. Da muss ich sagen, das kommt mir so absonderlich vor. Ich tue weiterhin den Schrott flicken und da sagt einer, der ist ja noch unter 30% nach deiner optimistischen Annahme, das wäre irgendwie nix. Da kommt mir das so vor, als sei das vielleicht überhaupt die Wahrheit vom Parlament. Dass das überhaupt nicht dazu gemacht ist, dass ich auf meinem Standpunkt des Interesses jetzt beharre und den auch durchziehe und sage, so geht es nicht. Ich bin dagegen, dass einem dauernd so verbrauchte Menschen angeliefert werden, dass ich die Kosten günstig zusammenflicke. Sondern es scheint dafür gemacht zu sein, dass man daraus ganz was anderes macht. Aus diesem seinem Interesse ganz was anderes macht. Nämlich, könnte man das nicht benutzen, mein Interesse? Könnte man das nicht benutzen dafür, eine regierungsfähige Mehrheit zusammenzukloppen? Könnte man das nicht dafür hernehmen, Reklame zu machen, wählt die, damit die dann im Parlament Politik mitgestalten? Je nach Mehrheitsverhältnissen. Da kommt mir das gerade so vor, als sei das einzige Veranstaltung von dem Ausgangspunkt, den man da hat. Das gefällt einem nicht. Das geht einem gegen den Strich des eigenen Interesses. Wie man den begräbt, weitermacht, weiterfliegt und ganz was anderes plötzlich zum Problem kriegt. Wie kriegt man die Mehrheit im Wahlkampf? Und da wirst du gleich gefragt, das ist jetzt die Brücke zu seinem Argument, da wirst du doch gleich gefragt, ach, so eine Sonderinteressen, damit willst du mehrheitsfähig werden? Es gibt doch Staatsnotwendigkeiten, beispielsweise den Artikel 15 Grundgesetz, weil du darauf angesprochen hast, die Sozialpflicht des Eigentums. Hast du dir mal überlegt, was das eigentlich heißt? Das heißt nur, hierzulande ist ein Kapitalist nicht nur einer, dem es erlaubt ist, Profit zu machen, sondern dem wird im Artikel 15 bescheinigt, das sei überhaupt eine soziale Pflicht. Er soll für Deutschland viel Reichtum zustande bringen auf seine Tour. Ja, jetzt sollst du, weil du was gegen die Zivildienstfälle hast, ne, die unter anderem aus dieser Reichtumsproduktion ja da angeliefert werden, sollst du dich mal zu der Frage stellen, unter Gesichtspunkten der Mehrheitsfähigkeit musst du politikfähig sein. Merkst du, wie das Schritt für Schritt niedermachen von dem Ausgangspunkt wird, der dich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat? Also scheint es der falsche zu sein. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, okay, wir stellen noch die Menschen, oder? Dann hört sich den pass auf, das Problem ist dabei folgendes. Ich will nochmal den Gedanken ausspinnen, den der Jonas angefangen hat. Ich war gestern oder vorgestern auf einer Veranstaltung mit dem Ebermann, einem Vertreter der Grünen aus Hamburg. Und der Mann ist daran erinnert worden, dass doch irgendwie mal das Interesse der Grünen Partei sein sollte, dachte man sich, gegen Kernkraftwerke zu sein. Das hat er sehr energisch zurückgewiesen und gesagt, das sei ja ein ziemlich trostloser Standpunkt, sowas dem Donani in Hamburg gegenüber zu vertreten. Man sei da sofort konfrontiert mit der Frage, wenn nicht aus Kernkraftwerken, wo soll dann die Energie herkommen? Energie braucht man doch. Klöckner braucht welche, der Vulkan braucht welche. Und von dem Preis der Energie hängt sogar ab, welchen Erfolg die deutsche Wirtschaft hat. Von den Energiepreisen hängt ab, wie viele Produkte zu welchen Preisen die produziert und wo losschlagen kann. Daran hängen wiederum Arbeitsplätze. Nimm nur mal den Gedanken für sich. Ich will dich darauf aufmerksam machen, was Parteien sind. Ein Mensch, der wirklich auf dem naiven Standpunkt steht, er wollte in einer Partei dieses Interesse durchsetzen, ist, sobald er damit konfrontiert ist, Politik zu machen, in die Situation versetzt, dieses eine Interesse, er wollte keine Kernkraftwerke, ins Verhältnis zu setzen zu ganz anderen Interessen, die in der Politik zu bewerkstelligen sind. Da hat man dieses eine Sonderinteresse, Kernkraft ist gefährlich, das kann einem sogar ans Leben gehen, wenn so ein Ding hochgeht, ins Verhältnis zu setzen dazu, dass diese Sorte Energieproduktion doch dazu gut zu sein hat, eine ganze Volkswirtschaft, die der Staat so gern verwaltet und bei der er sich auch so gern bedient über Steuern, lebensfähig, konkurrenzfähig und so fort zu erhalten. Die Konsequenz ist, das Interesse, wenn ich das als Partei für eine Politik in einem Senat wie Hamburg oder sonst wo vertreten will, muss ich aufgeben. Das hat er auch vertreten. Ich will damit darauf hinweisen, Parteien sind offenbar gar nicht sowas wie die Sammelstelle von Wunschzetteln, die sie dann an der Regierungsmacht umsetzt in praktische Politik, sondern umgekehrt. Das ist sowas wie ein Transmissionsriemen aller eingesammelten Wunschzettel in eine Politik, die alle Interessen niedermacht. Jetzt folge ich für einen Moment deinem Vorschlag. Wir stellen uns einfach blöd und tun so, als kümmerte uns das nicht. Wir kümmern uns mal nicht drum, dass das Gesetz vorgebaut hat gegen solche Leute, die Parteien bloß deswegen gründen, weil sie so ein Interesse durchsetzen wollen. Da gibt es zum Beispiel eine Grundgesetzverpflichtung von Parteien. Da gibt es auch ein Parteienverbot. Die KPD ist verboten worden. Wir tun aber mal so, als kümmerte uns diese Gewalt für einen Moment nicht. Das schützt einen nicht davor, dass sie einen trifft, wohlgemerkt. Aber wir tun trotzdem so. Ich mache also einen Wahlkampf der MG und stelle fest, 50% der deutschen Bundesbürger sind der Auffassung, diesen Verein ins Parlament zu wählen, weil er der Auffassung ist, das gehörte weg. Dann wäre ich blöd, den Umweg übers Parlament zu gehen. Wenn wirklich die Auffassung der Leute ist, die richtige, es kann sich unmöglich bei einem Parlament und der Regierung, die aus ihm hervorgeht, um ein Instrument handeln, das dafür eingerichtet ist, die Interessen dieser Leute wahrzumachen, dann wäre die erste und naheliegendste Konsequenz, diesem Instrument eine Absage zu erteilen und nicht sich in ihm die Mehrheit zu verschaffen. Umgekehrt, hätte ich sie denn, dann wäre auch schon das Instrument im Eimer. Na komm, da habe ich dir da was geboten. Mehr als alle Religionen, bei denen fangen die Versprechungen erst nach dem Leben an. Zu erkennen. Das schafft noch jeder. Interesse. Das ist ein Hundezüchterverein aus Palmanche. Irgendwie musst du dich jetzt mal entscheiden. Die Interessen, irgendwie wird sich das beißt sich in den Schwanz, insofern, weil erstens sollen die Interessen, also die gemeinsamen Interessen dafür da sein, dass man irgendwie einen Verein gründet, eine Partei, und dann soll diese Partei gleichzeitig dafür da sein, dass man die Interessen herausfindet, die man gemeinsam hat. Also da musst du dich schon mal entscheiden, an welcher Stelle du anfangen willst. Ja, der erste Gedanke kann nicht stimmen. Es kann unmöglich sein, ich schließe mich zusammen und hinterher weiß ich warum. Es kann einfach nicht stimmen. So, der zweite ist ja ganz billig. Ja, weißt du, zusammentun muss man sich immer dann, wenn man es mit einem zu tun hat, der einem das kaputt macht, was man vorhat. Ja, das ist ja wirklich irgendwie billig. Bloß das sind Parteien überhaupt nicht. Das war der Streitpunkt vorher. Die haben nämlich eine ganz andere grundgesetzliche Pflicht und in der Regel auch glatt als ihr Anliegen. Die haben nämlich die grundgesetzliche Pflicht, und dafür stehen die dann auch immer gleich als Anliegen ein. Die Macht wollen sie, und das sagen sie heute alle. Jetzt, pass auf, ich möchte noch einen Zusatz machen. Ja, bitte? Das kann ich dir sagen, wir sind uns in solchen Sachfragen einig, wie wir sie vorhin besprochen haben. Der Befund mag beklemmend sein, aber er ist wahr. Jemand, der auf dem Standpunkt steht, die täglichen Sorgen, die ihm bereitet werden, als Arbeiter, der mit seinem Lohn nicht zurechtkommt, oder als ein Mensch, der zum Zivildienst abkommandiert wird, weil er keine Knarre in die Hand nehmen will. Einer, der sich auf den Standpunkt dieses Interesses stellt, der muss feststellen, die Wirtschaft wird den Standpunkt seines Einkommens als Maßstab nie und immer akzeptieren, weil das Ziel und der Zweck, für den gewirtschaftet wird, eben nicht das Einkommen der Leute ist, sondern das sich lohnend machen dieser Einkommen für einen Gewinn. Und das schließt sich sehr hart aus. Das sieht man an 2,5 Millionen, die derzeit kein Einkommen haben, weil sie für den Profit nichts beitragen. So, wenn das die Wahrheit ist, dann mag man den Befund traurig oder sonst wie oder vielleicht auch überraschend finden, aber er bleibt wahr. Dann hat man es in Gestalt der deutschen Unternehmer und in Gestalt der deutschen Politiker leider mit Gegnern zu tun und nicht mehr mit Leuten, bei denen man eine irgendwie geartete Alternative vermuten kann, die für das eigene Interesse brauchbar wäre. Das ist in kurzer Zusammenfassung mal der allgemeine Befund. Jetzt nochmal zu dem Gedanken, ob es nicht sinnvoll wäre, für diese Interessen eine Partei zu gründen und zu wählen. Oder auch zu schauen, ob sich in den existenten Parteien, SPD, CDU und sonst was, eine Alternative findet, die dem möglichst entspricht. Nehmen wir irgendeinen Punkt heraus, der den Menschen so bedrücken mag. Ein Mensch, der aus der Fabrik rausgeflogen ist, der muss feststellen, dass seine Freizeit, die er jetzt hat, für ihn gar kein Spaß ist, obwohl er vielleicht sonst wegen seiner Plackerei in der Fabrik eine ziemlich große Sehnsucht nach Freizeit entwickeln mag. Die wird für ihn aber deswegen kein Genuss, weil die Freizeit die Arbeitslosigkeit bringt, auch heißt, keine Knete. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wäre nicht hier eine Partei besser, die sagt, nicht Kürzung des Arbeitslosengeldes, sondern vielleicht Erhöhung. Ich möchte an dem Punkt mal darauf aufmerksam machen, dass ein Streit der Interessen auf dieser Grundlage mehr oder weniger Arbeitslosengeld nie und nimmer zusammenfallen kann, damit dem Interesse eines Geschädigten zu genügen. Warum nicht? Weil der Streit, wollen wir mehr oder weniger Arbeitslosengeld, zu seiner Voraussetzung hat, dass der anerkannte Maßstab des Wirtschaftens ist, dass Leute, die für den Profit nicht taugen, auch nichts mehr zu verdienen haben. Gegen den Maßstab bin ich. Und deswegen ist es vom Standpunkt streitender Parteien nie mehr dasselbe, wie zu sagen, ich möchte, dass solche Leute nicht mehr unter die Räder kommen. Weil worüber befinden denn Parteien, die sich darüber streiten, ob das Arbeitslosengeld so viel oder so viel gesenkt wird, von mir aus auch erhöht wird? Die beschäftigen sich nur noch mit einem. Was sind die staatlicherseits akzeptablen oder zumutbaren Formen des Umgangs mit bereits zugefügten Schäden gegenüber der Menschheit? Und nie mehr mit dem Standpunkt, wie lassen wir sie erst gar nicht aufkommen? Du hast vorhin ein Schlagwort angespielt, das in der großen Politik wirklich eine große Rolle spielt. Das Argument des Sachzwangs. An diesem Argument ist etwas wahr und an diesem Argument ist etwas erstunken und erlogen. Es stimmt ja, dass ein Politiker wie Vogel oder Kohl darauf verweisen kann, dass es gar keines Parlamentsbeschlusses bedarf, um für Klöckner oder für Vulkan oder für irgendeinen Kleckerbetrieb zum gültigen Maßstab dieses Betriebes zu erheben, sein Zweck sei, darauf zu achten, dass aus den eingekauften Maschinen und Arbeitern ein Gewinn wird. Das hat er bereits zu seiner Voraussetzung, das findet er vor. Deswegen beruft er sich immerzu darauf, als etwas, was gar nicht in seiner Macht und seiner Entscheidung liegt, sondern als etwas, das er in der Wirtschaft bereits vorfindet. Das ist wahr, das findet er vor. Bloß überleg mal nach der anderen Seite hin, warum alle Geier so scharf darauf sind, diese vorgefundene Sorte Ökonomie auch nach ihren Prinzipien abzuwickeln. Warum kein Unternehmer übrigens, der feststellt, auch meine Preise beim Einkauf kann ich mir nicht erfinden, die kann der Kohl nicht beschließen, sondern die sind durch den Markt vorgegeben. Warum keiner von den Geiern den Schluss daraus zieht, um Gottes Willen, mit so einer Sorte Ökonomie möchte ich nichts zu schaffen haben. Ja sicher, mit der Tatsache eines Marktes und seinen Preisen ist er konfrontiert. Bloß, das als Bedingung für seinen Gewinn mag jeder gern auf sich nehmen. Nach der Seite der Unwahrheit hin ist es erstunken und erlogen, dass diese Sorte Wirtschaft nichts zu tun hätte mit den Gesetzen, die Kohl oder Vogel verabschieden. In ganz prinzipiellen Punkten zeigt sich bereits, dass so etwas als gültiger Maßstab einer Wirtschaft installiert überhaupt nicht geht, ohne dass vorher Gesetze verabschiedet sind, die das auch zum gültigen Maßstab erheben. Das klingt sehr abstrakt, ist aber sehr konkret. Dass Leute, die lange Finger machen, verknackt werden, dass Diebstahl bestraft wird. Das ist eine Form, in der sich die Garantie des Staates für das Eigentum geltend macht. Dass der Staat sagt, ich will die Unterschiede, die ich bei den Leuten, die hierzulande leben, die ich finde, vorfinde, die will ich anerkennen. Das heißt umgekehrt, ich garantiere sie mit meiner Gewalt. Dass es Leute gibt, die über Eigentum verfügen, die Fabriken besitzen, die Mittel besitzen, aus denen, wenn an ihnen gearbeitet wird, eine Vermehrung von Eigentum wird. Dass die umgekehrt auch immerzu Leute vorfinden, die über dieses Eigentum nicht verfügen. Und deshalb sehr notwendig darauf angewiesen sind, dass sie sich verdient machen dürfen für Leute, die Eigentum haben. Dieser Zustand, der ist überhaupt nicht zu haben, ohne dass er durch Gewalt aufrechterhalten wird. Denk mal dran, das heißt doch für jeden Menschen, ohne dass mich ein Fabrikbesitzer einstellt und für sich und für seinen Gewinn arbeiten lässt, habe ich nichts zu fressen. Der Zustand, ohne die Gewalt gedacht, der wird doch heißen, dass alle Leute klauen müssten, weil sie Lebensmittel brauchen. Der ist überhaupt nicht anders aufrechtzuerhalten, als dadurch, dass eine Gewalt sagt, diese Unterschiede, die garantiere ich, lange Finger gibt's nicht. Wer das tut und den einzig erlaubten und deswegen auch damit vorgeschriebenen Weg nicht geht, der kommt hinter Gittern. Das ist eben das Unwahre an dem Argument des Sachzwangs. Natürlich kann man sich sehr gut auf ihn berufen, wenn er einmal durch die staatliche Gewalt gesetzt ist. Du hast vorhin gesagt, du musst da 16 Monate ziehen. leisten und du merkst, dass in der Geschichte nichts Gutes ist. Ja. Die 10 Monate sind zwar besser wie 20, aber das ist immer noch schlecht. Dann hat der andere, den ich nicht gesehen habe, was gesagt, er hätte auch gerne eine alternative Partei. Hat von mir gesagt, zu welchen Sachen er essen hätte. Und dann hat der andere, der im Arbeitsleben gesagt, ja, Trauer, dann merkt auch praktisch. Das ist halt ein ziemlich gutes passiert. Und dass den 1000 Unternehmen oder den Leuten, die bei Klöckner arbeiten, dem auch schlecht geht, dass sie kein Brot geben sind, hat er auch gesagt. Und alle drei haben gesagt, sie hätten ganz gerne eine Alternative. Da frage ich mich doch, ja, wozu denn sowas schlecht in der Alternative? Dann kam er, der am Arbeitsleben stand, an. Und da ist noch, wir kennen doch, wer vielleicht noch kommen kann, dass er dazu eine Alternative möchte. Er hat dann gesagt, ja, aber mein Auto, das muss doch irgendwo zusammengebaut werden. Und der Sprit muss doch in den Tank. Ja, sage ich, nur, wozu brauchst du denn dazu, dass dir der Sprit in den Tank kommt, du Politiker? Und da könnte man jetzt weitergehen. Du sagtest, stimmt. Moment, ich wollte mal weitergehen. Du hast ja noch Folgendes gesagt. Zu Anfang, deiner Meinung nach, wären die Politiker ganz machtlos. Die Unternehmer würden alles dominieren. Das wäre ja doch wieder unlogisch in dem Punkt. Das heißt, es sollte erstmal ein Hinweis sein oder dich zum Nachdenken anregen, wenn das so wäre, dass dich nur kümmert, dass du denn einen Sprit im Tank hättest oder dass er eine Alternative hätte oder dass du mit dem Zivildienst schlecht findest. Okay, das ist ja gut. Dann bräuchte es doch dazu keine Politiker. Aber daran könnte man erkennen, dass nicht die Unternehmer eigentlich die wesentlichen Leute sind, die hier im Staat sind, das garantieren, wie das hier abläuft, sondern dass das doch eher den Politikern zugeschrieben ist. Dass die also so ohnmächtig gar nicht sind, wie das vorhin schon mal angedeutet wurde. Und deswegen wäre es doch sinnvoll, erstmal wirklich das bleiben zu lassen. Denen noch die Stimme zu geben. Wo man doch bei allen drei Fällen gemerkt hat, wenn die mal eine Stimme haben, machen sie hinterher nichts Gutes mit mir. Ich will noch mal was ganz Kleines zu diesem Arbeiten muss es immer geben, sagen. Ja klar. Mensch, aber das ist doch nun wirklich kein Problem. Wenn das habe ich vorhin schon mit meinem Beispiel gemeint, wenn an dem Auto was nicht funktioniert, dann tut man es halt reparieren. Das schreibt einem überhaupt keiner vor. Das fällt einem sofort ein. Was soll da dran bitte ein Problem sein? Dann, das ist allerdings auch eine Sorte Arbeit, ne? Ja, dann fährt es hinterher. Dann hat man sie dafür gemacht. Du kannst mir aber nie im Leben sagen, dass das dieselbe Art von Arbeit wäre wie die, die du in deinem Betrieb erledigst. Da ist das nämlich ein ganz anderes Verhältnis. Da gehst du zwar auch hin, weil was für dich rauskommen soll, aber deshalb taugt die Arbeit, die du da leistest, dafür offenbar nie. Da handelt es sich um zwei ganz verschiedene Arten von Arbeit. Das eine Mal, Mensch, die ist so billig, die kriegt jeder hin. Wenn man seinen Quark da hat, ja, vielleicht kann man es nicht, das ist aber ein ganz anderes Problem. Ich kann keinen Vergaser sauber machen. Da muss man es immer halt beibringen mir, ne? Das ist aber eine ganz andere Frage, das ist eine Frage von Können. Aber sonst so ein Zeug, das kriegt man doch immer hin, was man sich vorgenommen hat. Und vor allen Dingen, es ist ja nie ein Problem, das zu machen. Weil es kommt hinterher das raus, was man vorgehabt hat. Na, dann hat man es halt gemacht. Und das unterscheidet sich aber grundsätzlich von der Lohnarbeit, die du da in deinem Betrieb zu tun hast. Die ist nämlich von vornherein keine, bei der du was machst, wo das was rauskommt. Der Grund dafür ist, dass du es machst. Das ist doch nicht dein Bier, was rauskommt. Das geht doch andersrum. Arbeiten im Betrieb heißt, man macht, was kommt. Und nicht, man macht was, damit das rauskommt. Das damit haben doch andere in der Hand. Man geht ja auch aus einem ganz anderen Grund hin. Das Geld braucht man. Jetzt kannst du mir aber nicht erzählen, dass wenigstens dafür das Lohnarbeiten taugen täte. Kann nicht stimmen. Bei 2,5 Millionen Leuten mittlerweile stimmt es schon gleich überhaupt nicht mehr. Die kriegen erst gar keine Arbeit für Lohn. Und bei den übrigen, Ja, die kriegen zwar einen Lohn, aber nie im Leben den, um dessen Willen sie arbeiten gehen würden. Also gehen sie auch aus einem ganz anderen Grund arbeiten, damit man überhaupt einen hat. Überhaupt einen, ne? Das ist ein komischer Maßstab. Ich bin ja auch dagegen, das sollte man mal umdrehen. Stell dir das mal vor, so wie beim Vergaserflicken, täten sich die Leute in der Fabrik aufhören. Die sagen, wir messen die Arbeit ab sofort daran, was rauskommt. Dann ist was los. Du bist komisch, fällt dir denn daran nichts auf? Da wird für die Abteilung Volksgesundheit, dass die Leute ein Wasser im Hahn haben. Dafür muss eine Spezialabteilung der Politik aufgemacht werden, weil Kapitalisten offenbar auf die Idee gekommen sind, Wasser im Hahn lohnt sich vielleicht nicht. Dann wird es eben über Steuergelder finanziert. Dann lohnt sich's wieder. Für die, die es bauen, immer. Eben. Ich will Spaß, ich will Spaß. Du hast doch aber eben noch. Klar läuft was, aber das ist verdächtig. Ich finde es verdächtig, dass du immer so ein Zeug so, Mensch, ist da was organisiert. die hauen auf den Mond, ne? So eine Rakete drauf, die holt da Steine runter und analysiert die da oben. Und du sagst dir, Wahnsinn, und für uns gibt's Wasser. Allen Ernstes, man dreht den Wasserkran auf und da fließt doch tatsächlich das Ding raus. Weil lieber das so, da. Dann kannst du wieder deine Steuern nicht bezahlen, dann stellen sie dir das Wasser ab. Mensch, ist ja furchtbar. Da stimmt doch was nicht. Da kann es ums Wasser nicht gehen, will ich dir sagen. Das hast du doch eben, du hast doch vorhin auch was ganz anderes gesagt. Du hast gesagt, du hast jahrelang Kalkulationen gemacht, hast die Bestandteile der Kalkulation von Warenpreise aufgelistet und dann erst festgestellt, Lohnkosten, oh wow, das ist überhaupt der Bestandteil, der immer am größten ist und prinzipiell zu groß ist. Und hinten soll deine Rechnung immer wieder rauskommen, die du sagst, erstens kriege ich mein Geld davon und zweitens habe ich dann mein Auto. An dem, wie du damit umgegangen bist, als Kostenbestandteil, bist du nochmal alle mal derjenige, der in Klasse hat, wissen müsste, dass deine Gleichung Auto und Arbeit beständig an dem, was du machst, beschnitten wird, nämlich Kosten minimiert. Also deine Gleichung, die du sagst, ich habe da ewig meinen Nutzen raus, nämlich Auto und Leben und Arbeit und so weiter, die geht doch hinten und vorne nicht auf. Ich habe da aufgehört, den Nutzen von dem Merkmal kalkuliert. Ich habe da meine eigene Stunde, das ist da aufgelaufen. Jahre Angriff in den Osten zu erwarten. Für mich genauso. weil ich dazu wieder Anlass habe. Solange du mir nicht eine 1A-Perspektive bietest, ja, oder überhaupt eine, solange du mir nicht sagst, wie hinterher zugeht, da höre ich immer raus, ja, weißt du, das ist ein bisschen Weltkrieg, ja, das habe ich schon gehört, aber damit könnte ich mich schon einrichten. Solange ich nicht weiß, dass ich hinterher, was ich, für mich darin irgendwie, dass du verdammt ganz schön daran gewöhnt bist, dass du aber bitteschön erstmal regiert wirst. Das heißt, dass du immer an Herrschaft erstmal gewöhnt bist. Ich habe vorher gesagt, ich glaube, es wird möglich, gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln. Ich bin bereit, die mit meinem Kopf erfassen kann und das habe auch das zweite Frage. Das ist gut. Und das wäre eine Anregung für eine Aktivität, meinetwegen auch in der Verschlüsselungsgruppe auch in die Nein, pass auf, das ist mir gut möglich. Das kann ich wirklich. Das Rezept aufzuschreiben, das krankt nur an einem. Mir werden die Farmchen vorenthalten. Deswegen, hast du mich verstanden? Ich will dich auf Folgendes aufmerksam machen. Ich glaube, ich vermute, es liegt noch ein Missverständnis vor. du hast auf die 15 oder vielleicht auch 20% Nichtwähler angespielt und hast gemeint, bei denen würdest du zum Beispiel schon eine Kritik vermuten an den Wahlen, am Parlamentarismus überhaupt und so fort. In einem Punkt gebe ich dir recht, diese Kritik vermute ich bei denen auch. Aber ich vermute auch gleichzeitig, dass sie fast durchweg falsch sein wird. Ich vermute nämlich, dass sich diese Nichtwähler, mal abgesehen von den besoffenen Fällen, die nicht rauskommen zum Sonntag, mag es auch geben, aber dass sie sich zum großen Teil denken werden. Das ist sowieso wurscht, wie man da wählt. Die machen alle denselben Scheiß. Manch einer, der es gleich als Angriff meint, wird sagen, dem geht's doch bloß um die Macht. Ein anderer wird sagen, von denen da oben hat man nichts Gutes zu erwarten. Das will ich nicht einfach durchstreichen. Da ist etwas Wahres dran. Da ist zumindest die Ahnung drin in diesem Urteil, dass man von Leuten, die man ermächtigt, denen man also mit seinem Stimmzettel zur Macht über sich selbst verhilft, hinterher nicht unbedingt Geschenke zu erwarten hat, weil zum Geschenke verteilen Macht so ziemlich das Überflüssigste von der Welt wäre. Diese Ahnung steckt drin. Bloß denk mal umgekehrt, wer sich auf den Standpunkt stellt, denen geht es bloß um die Macht. Der vergisst natürlich bei seiner Wahlenthaltung eins, um die praktischen Dienste, die diesen Leuten auch die praktischen Mittel ihrer Macht verleihen, kommt ja auch er nicht umhin. Ich will sagen, auch er ist ja jemand, der dem Zwang nicht entrinnt. Wegen seines Bedarfs an Geld, weil auch er sich etwas kaufen muss, arbeiten zu gehen. Und dass er mit seiner Arbeit natürlich nicht seine Früchte produziert, sondern eine Sorte Reichtum, die hierzulande immer noch Kapital heißt. Und an denen sich auch die Leute bedienen, von denen er etwas verächtlich sagt, ihnen ging es bloß um die Macht. Diese Macht bekommt er zu spüren und durch seinen Fleiß und seine Botmäßigkeit hilft er dazu mit, dass die Leute die Mittel weiterhin in der Hand haben. Das halte ich für verkehrt. Zur Frage der Perspektive. Ich meine, die mag sich vielleicht bescheiden für dich anhören, aber sie ist damit ausgesprochen. Es wäre doch schon mal was, wenn sich dieses Urteil erstmal rumsprechen würde, dass es begründete Argumente dafür gibt, ab sofort nicht mehr auf die Genesung dieser Sorte Wirtschaft zu hoffen. Dass es ab sofort nicht mehr vernünftig ist, sich von einem Kohl oder Vogel zu erhoffen, dass er die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig macht gegen auswärtige Sortenwirtschaft, gegen Japan oder sonst wen. Wenn man begreift, dass man selber dabei immer nur in einer Rolle gefragt ist, als derjenige, der dafür Leistung zu bringen hat und bei dem es deswegen um sein eigenes Einkommen nie und nimmer geht, höchstens in dem Sinn, wie wird's kleiner oder womöglich sogar überflüssig gemacht. Ich könnte jetzt noch weiter sagen, natürlich drängt das irgendwie darauf, dass man sich diese Sorte Gewalt und diese Sorte Wirtschaft, die sie am Leben erhält, vom Hals schafft. Aber ich könnte dir jetzt eine Auskunft geben, die dich mit Sicherheit nicht zufriedenstellen wird. Du würdest mich fragen, wie sollen wir es denn wegmachen? Du zählst hier 70 Köpfe. Also nimm's doch umgekehrt. Das scheint mir irgendwie der Auftrag zu sein, mal für diese Urteile, für diese Sorte Standpunkt Reklame zu machen, andere davon zu überzeugen. Und es wäre ja auch nicht das Schlechteste, wenn schon mal ein Großteil der hier lebenden Arbeiter und sonstigen Leute etwas bleiben ließen. Zum Beispiel bleiben ließen, am 6. März diesen Idioten den Freischein, den Persilschein ihrer Ermächtigung zu schenken. Am Büchertisch kannst du dich sicher gleich noch erkundigen, wie dein Beitrag dazu aussehen könnte. Da gibt es Diskussionszirkel, wo man sich weiter streiten kann. Du kannst aber auch unsere Flugblätter mitverteilen. Ja, das war nicht polemisch gemeint, das meine ich ganz ernst an deine Adresse. Das meine ich damit. Aber über die lässt sich so schlecht streiten, weißt du? Weil Kuchen tut man backen. Mehr kann ich dir da nicht zu sagen. Eben. Thank you. lassen. Ja, ist doch recht. Nein, das stimmt nicht, Mensch. Du kritisierst immer eine Sache, die dir gegen den Strich geht. Den Strich, gegen den das geht, wirst du doch kennen. Da kann ich doch nicht mit dir drüber streiten. Ich kann dir unmöglich jetzt Ableitung von den Kuchenrezepten im Sozialismus sagen. Weil die weißt du doch jetzt schon. Wozu brauchst du denn dazu eine Perspektive? Wer soll denn dir da was sagen? Andersrum. Das kann überhaupt nicht sein. Du musst den Standpunkt so unglaubwürdig finden. Es scheint dir völlig unvorstellbar zu sein, dass es darum gehen könnte. Dass ein das vielleicht bewegt. Das scheint dir nicht zu reichen. Du scheinst dem zu misstrauen, dass einem so schlichte Angelegenheiten wie wenn man auf die Bremse tritt, bremst. Und zwar anständig und ohne, dass man da schlittert. Und wenn man das Mehl in die Pfanne haut, dann quillt es auch. Und es gibt kein Zement, ne? Dem schlichten Standpunkt, dem scheinst du furchtbar zu misstrauen. Aber warum kommt man drauf? Weil der nicht zugelassen ist. Weil man es dauernd damit zu tun hat, dass selbst noch das blöde Kuchenrezept, es ist ja wirklich ein blödes Beispiel, aber selbst da stimmt's noch. Im Laden, wenn man die Zutaten einkauft, zur Kostenfrage wird. Und dass einem die blöden Bremsen bei Fiat 500 schon des Öfteren mal vor den Baum hauen, bei dem Mercedes, ne, um den es vorhin ging, nicht. Das ist erstmal eine technische Angelegenheit. Bloß als technische Angelegenheit darf sie kein Mensch handhaben. Weil dann wird es sofort eine Frage des Preises. Aber deshalb musst du doch nicht dem Standpunkt misstrauen, der das dich ein Ärgernis finden lässt. Was soll man denn über den groß befinden? Am Schluss ist es Zählerei irgendwie. Wie viel Rosinen tut man rein? Das wird man doch wohl noch auszählen können. Ach, wenn ich im Flugzeug kriege, verzichte ich auf. Wie du meinst, im Ernst. Ist es eine anständige Bremse oder nicht, was die da drin haben? Ist doch eine anständige. Na klar, dann ist die halt anständig. Aber darüber kann man sich unmöglich streiten, es sei denn, das ist bestritten, dass man so denkt. Und das ist es in der Tat. Dann kommt man auf die absonderlichsten Dinge. Allen Ernstes, dann scheint einem das ein Problem zu sein. Kann nicht sein, sage ich. Stimmt. Ja, Du wirst mich nicht dazu kriegen, das kann ich. Ich nehme noch eins. Und zu der anderen Frage nur noch eine Bemerkung. Ne? Ja, was du dazu nur sagen wolltest. Was du dazu nur sagen wolltest. Aber diesem Sprichwort stimmst du doch zu. Lieber den Spatz in der Hand wie die Taube auf dem Dach. Das würdest du doch so sagen. Da habe ich dich verstanden. Ich kann Viecher nicht mehr rein. Ich höre den Abend. Ich will aber nochmal was zu dir da hinten sagen. Deine Überlegung. 1800 netto Auto, was fährt, ist besser als nix. Weißt du, was mich daran ärgert? Dass du mir das sagst. Weil ich habe mit deinen 1800 netto und deinem Auto absolut nichts zu tun. Und das besser als nix vor die Alternative habe ich dich garantiert nicht gestellt. Die Alternative, die hast du ganz woanders her. Deshalb finde ich es so komisch, dass du die hier äußerst. Die Alternative besser als nix, die wird dir doch jeden Tag aufgemacht. Und zwar nie im Leben von unser eins, sondern immer von anderen. Besser als nix, sagt dir dein Betriebsobermeister da, ne? Der sagt dir doch jeden Tag, ob er es sagt oder nicht, das weißt du, dass er das sagt. Du könntest auch rausfliegen. Ja, die stellen dich vor die Alternative. Das sind eben die Leute, die was verbieten oder erlauben. Jetzt komm mir bitte nicht mit der Frage und sag mir, von dem du ganz genau weißt, ich kann dir nichts verbieten. Was erlaubst du mir? Wie soll ich denn das beantworten? Ich kann dir nichts verbieten und ich möchte dir auch gar nichts erlauben. Das ist meine Sache nicht, drüber zu befinden, was du darfst. Das will ich überhaupt nicht. Da sehe ich, da gibt's andere, die das machen. Und ich sehe, wie die es machen. Und ich sehe auch, dass da für dich beim Dürfen immer nur rauskommt, was man darf. Also muss. Und dagegen bin ich. Frag mich doch nicht, was ich dir erlaube. Überleg dir mal, was die Leute machen, wenn sie dir was erlauben.